dich kann ich nicht sein. Niemals auf der Welt geb ich dich her. Antje, ach Antje, ich lieb dich so sehr. Antje, ach Antje, ich lieb dich so sehr. Wart auf mich, du darfst nicht weinen. Antje, ohne dich lacht mir kein Glück. Küss mich einmal noch, nimm's nicht so schwer. Antje, ach Antje, ich lieb dich so sehr. Antje, ach Antje, ich lieb dich so sehr. Antje, wart auf mich, reich mir die Hände. Antje, du und ich bleiben vereint. Muss ich morgen auch hinaus aufs Meer. Antje, ach Antje, ich lieb dich so sehr. Antje, ach Antje, ich lieb dich so sehr.